marschieren und mein Frieren nass, die Kälte in der Nacht. Hab kein Platz, wo ich könnt bleiben, Hauptzuchtlager, bleibe wach. Müdigkeit mag mich nicht schrecken, Mattigkeit, sie soll mich wecken. Ruhelos durchstreif ich Straßen, mühelos will ich mich wehren. Mein allerliebster Jeschua Donai, du warst stets dabei bei meinem Allerlei. Du hast mich oft marschieren sehen, frieren sehen beim Gang des Gehens. Mein allerliebster Jesus Christus, suchen musst ich, wandern musst ich. Du hast mich zu dir geführt, finden durft ich, bleiben musst.